Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio, die Freitag-Nacht-Ausgabe. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Sabine und Sabine ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sabine. Hallo Florian. Was ist dein Thema? Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Das ist ganz normal. Ich mag Sex und brauche Sex. Je öfter, desto besser. Du hast gerade gesagt, du magst Sex. Ja. Aha. Und brauche das auch. Ja. Und je öfter, desto besser, wie das tägliche Brot. Sag du was. Und mein Mann eher nicht. Er sagt, er ist immer K.O. von der Arbeit. Ja. Müde. Ja. Hat kein Interesse. Was macht er beruflich? Er? Mhm. Er ist Designer. Designer. Also ich meinte jetzt, also kein körperlicher Arbeiter. Ja, er verausgabt sich mehr mit Denken. Mit Denken. Mit Designideen und sowas. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 19 Jahre. 19 Jahre, ist eine lange Zeit. Ja. Und seit wann ist das so ein Problem in eurer Ehe, dass du mehr willst als er? Ja, also ein Problem ist es eigentlich so in den letzten Jahren, kann man sagen, so 2-3 Jahre. Mhm. Ist ja nicht so, dass wir kein Sex haben, aber er ist eben so der bequemere Typ. Mhm. Er isst lieber mal denn gerne ein Steak anstatt. Ach so. Und dann ist er lieber mal lecker Steak mit Pommes, als mit Sabine in die Kiste gehen. Ja. So, ne? Ja. Hm. Aber wenn ihr dann in die Kiste geht, dann ist es auch in Ordnung? Oder ist es auch nicht so der Superhammer? Ja, es war eigentlich immer in Ordnung. Aber ich habe auch so meine Erfahrungen gemacht, außerhalb. Oh. Aha, und, das heißt, du bist fremdgegangen? Ja. Weiß er das? Manches weiß er, manches weiß er nicht. Aha, wie oft bist du fremdgegangen? Schon? Oh. In den 19 Jahren, wir wollen jetzt offen drüber sprechen. Oh, ich will klare Zahlen hören. Gezählt habe ich nicht. Ich kann es dir jetzt nicht sagen. So? Aber so überdimensional auch nicht, weil so wenn man verheiratet ist und Familie hat, hat man ja auch nicht immer so die Gelegenheit, ne? Nein, aber mich wundert schon, dass du nicht mal die Zahl weißt. Ja. Sind es denn so viele gewesen? Nein, so viele nicht, aber genug, dass ich sagen kann, jetzt ich habe die Erfahrung gemacht, dass es also spannender und aufregender sein könnte als mit ihm. So. Ja. Ihr habt Kinder, sagst du? Ja. Wie viel? 3. Wie alt sind die? 13, 11 und 8. Ja. Die Fremdgeherei deinerseits, hat die so in den letzten Jahren angefangen oder schon ziemlich zu Beginn eurer Ehe? Ja, sagen wir mal so, ich war schon immer sehr lebhaft. Und er weiß das auch, er hat mich so kennengelernt und vor der Ehe auch, also... Also schon zu Beginn der Ehe fing es an? Ja. Nach der Ehe, kurz vor der Ehe. Ich meine, ich war ja noch ziemlich jung, als wir uns kennenlernten. keine Entschuldigung. Also die Frage war, bist du schon relativ kurz, nachdem ihr verheiratet wart, fremdgegangen? Ja oder nein? Ja. Ja. So, das sind 19 Jahre, da kann natürlich eine ganze Anzahl von Männern zusammenkommen. Ich wage mir die Zahl wirklich nicht vorzustellen. 50? Nein. Aber eine ganze Menge. Nein, so, ja. Teilweise weiß er das und teilweise weiß er es nicht oder wusste er es nicht. Ja. Ist er denn in den Zeiten, in den 19 Jahren auch fremd gegangen oder war er immer ganz treu? Ja, sagen wir mal so, gesagt hat er mir nichts. Aber du vermutest? Genau wissen weiß ich auch nichts. Und es gab da mal so eine Situation, wo ich also... wo ich laut Abmachung überrascht war, dass er sich an die Abmachung nicht gehalten hat. Und von daher kann ich nur sagen, das wissen die Götter. Da ist irgendwas vorgefallen, woraus du schließt, dass er das doch gemacht hat. Ja, was er mir dann zwangsläufig auch erzählt hat dann. Ah, aber die Abmachung war, wir erzählen es uns. Ich habe immer fleißig erzählt. Mhm. Und er hat nichts erzählt und ist dann, also es ist dann zufällig rausgekommen und dann war er ganz verlegen und hat gesagt, ja, ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Aber Sabine, wenn das doch so, das klingt ja doch relativ locker bei euch. Du bist so oft fremdgegangen, weil du so viel Kribbeln in dir hast und du brauchst es, hast du. Ja. Und er scheint sich damit ja arrangiert zu haben. Wenn, nach 19 Jahren ist das ja vielleicht auch normal, dass es nicht mehr so kracht im Gebälk wie in den ersten Jahren. Wieso könnt ihr denn einfach nicht an ein Abkommen treffen, dass ihr ganz offen sagt, wir machen diese Beziehung jetzt auf für Dritte, für Vierte in Sachen Sexualität, aber wir haben halt unsere Verbindung und unsere Ehe und unsere Liebe. Ja, ich habe das ja schon öfter versucht anzusprechen, aber dann schüttelt er immer nur mit dem Kopf und sagt, ich bin verrückt. Ich habe auch schon mal so vorgeschlagen, ob wir nicht mal in den Fingerclub gehen wollen. Ja, aber ist ihm denn lieber, wenn du das heimlich machst und wenn du es hinterm Rücken machst? Vielleicht. Vielleicht will er das gar nicht wissen. Ihm reicht es, wenn wir harmonisch zusammen leben, ab und zu mal Sex haben. Ist denn die Beziehung eigentlich harmonisch und intakt, abgesehen jetzt von den sexuellen Problemen? Ja, die war eigentlich ziemlich harmonisch, aber dadurch, dass ich jetzt die letzten Jahre, also so 2 Jahre vielleicht oder 3 so langsam, immer mehr so darauf anspreche und darauf hinarbeite, dass ich das so offiziell so... Verstehe, dadurch leide ich jetzt auch die anderen Bereiche der Ehe leiden jetzt auch darunter. Ja, weil er skeptisch ist, weil Spannungen aufgetreten sind und so weiter. Und immer wenn ich davon anfangen möchte zu reden, dann wird er schon wild. So, das kann er jetzt schon nicht mehr hören. Dennoch bin ich der Auffassung, dass dieses thematisiert werden muss. Nämlich, man könnte ja vielleicht noch erst auf dem Standpunkt stehen, okay, er will, was mich nicht heißt, dass er so denkt, dann könnte man denken, naja, okay, machen wir es so. Aber du hast ja gerade das Entscheidende gesagt, nämlich, dass die Ehe darunter leidet, die vielen anderen Bereiche auch. Das heißt, es muss eigentlich eine Regelung getroffen werden. Ich habe schon gedacht, wenn er vielleicht auch manchmal fremd geht und er da nicht drüber sprechen möchte, vielleicht möchte er das von mir dann auch gar nicht wissen. So, dann müsst ihr aber darüber reden und ein klares Abkommen treffen. Nur so geht es. Sonst wurstelt und murkst ihr euch da so hin. Wenn er auch das Gespräch nicht will, dann musst du ihm klar machen, dass das sehr dringlich ist und nötig ist, um ein klares Verhaltensmuster jetzt zu finden für euch beide. Ja, ich habe auch schon mal so gesagt, Mensch, oder denn so bestimmte Praktiken möchte ich dann machen. Und dann sagt er, nein, das will ich nicht und mache ich nicht und so. Und dann hat er schon mal gesagt, dann such dir doch einen, der das macht. Und da habe ich so gedacht, Mensch, vielleicht, das hat er ja eine ganz gute Idee. Da könnte ich ja vielleicht meine Annonce aufsetzen. So, Sabine. So, ehe wir jetzt noch lange reden. Du musst erstmal mit deinem Mann richtig Klartext reden. Und dann muss man weiter überlegen, wie das dann praktisch umzusetzen ist. Ja. Sprich ihn an. Ich meine, es soll. Und dann können wir beide uns vielleicht nochmal unterhalten. Ja. Okay, machen wir gut. So. Ja, alles Gute. Versuch es mal. Toi, toi, toi. Ja, gut, danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist hier die heiße Nummer zu mir ins Studio, live ins Studio. Zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Petra begrüße ich herzlich. Petra ist 38 Jahre alt. Hallo, guten Abend. Petra. Guten Morgen. Besser rufst du an, Petra? Also ich bin noch ein kleines Relikt vom Tag X. Von gestern, vom Tag X. Ja, genau. Ich habe also auch noch einen Tag X hinter mir. Und zwar, ich arbeite tagsüber oder nachts auch als Prostituierte. Und mein großer Tag X war am 13. Januar vor 6 Jahren in Rastatt. Da ist ein Mann, ein Kunde, bei mir verstorben. Und seit diesem Tag ist nichts mehr, wie es mal war. Was heißt, ein Kunde ist bei dir quasi während du deiner Arbeit nachgegangen bist, ist er seinem Tod nachgegangen, ja. Erzähl mal genau, wie das passiert ist. Also es ging eigentlich darum, das ist auch ein sehr großes Problem beim Privatleben geworden. Es ging darum, es war ausgemacht, kein Verkehr, französisch beidseitig, weil es eben nicht mehr ging bei ihm. Er war damals, also optisch hätte ich ihn auf 60 geschätzt, tatsächlich war er 70, hat sich dann später durch die Polizei herausgestellt. Er hatte dann zu mir gesagt, wir machen französisch Beizeit, kein Verkehr, das geht nicht mehr bei mir. Ja. Und ich war einverstanden und er sagte dann, als ich dann zurückkam ins Zimmer, sagte er zu mir, wir machen zuerst französisch bei dir, es ist okay. Sag ich, ja, okay, können wir machen. Und seine letzten Worte waren damals, wir haben doch Zeit. Kein Scherz jetzt, ja, was wirklich. Und danach ist er dann auch verstorben. Er hat sich dann so vor mich gekniet und seit dieser Zeit kann ich A. Moment, das war dann, war das auf deinem Bett oder standst du im Zimmer? Ich lag, er kniete. Du lagst und er kniete vor dir. Ja, und ich habe dann plötzlich nur noch so ein Röcheln vernommen. Wollte dich oral befriedigen. Richtig. Dann hast du währenddessen, ist ja schon eine bizarre Situation eigentlich. Richtig, ne? Seitdem kann ich auch keine orale Befriedigung mehr ertragen, weil ich immer das Gefühl habe, die Leute sterben jetzt gleich. Verstehe. Er fing an zu röcheln. Und dann, ja. was war dann? Ich bin dann hoch, das waren Bruchteile von Sekunden. Ich habe sofort erkannt, da stimmt jetzt was nicht. Habe dann eben den Notarzt angerufen, der kam dann auch relativ geschwind. War er denn zusammengesackt? Ja, er war zusammengesackt, er war zur linken Seite, er hat komisch geröchelt und er hat den Urin verloren. Und lag dann so quasi auf deinem Bett vorne? Er lag vor dem Bett. Vor dem Bett, ja. Gekniet. Ja, genau so. Ja, genau. Und diese Position, jetzt hatte ich natürlich mehrere Probleme. Erstmal muss ich dem Arzt erklären, warum ein 70-jähriger Mann bei mir nackt vom Bett liegt. Ja, ich wollte ihn auch nicht unbedingt bewegen. Ja, also du hast zu der Zeit nicht in einem Club gearbeitet, sodass der... Nein, ich war privat. Privat. Und das war aber alles gar nicht so mein Problem, sondern mein eigentliches Problem ist, dass wir hatten uns zwar schon mal ganz kurz unterhalten und er hat jetzt zu mir gesagt, er hat schon mal 3 Herzinfarkte gehabt. Und ich so, um Gottes Willen, bloß, dass er dann, nee, sagt er kein Thema. Letzter Herzinfarkt war seit 85. Ach, du hast das vorher sogar gesagt, nicht das? Er hat immer, und das nehme ich ihm auch im Nachhinein sehr übel und das ist mein Problem. Ich denke mal, wenn jemand schon 3 Herzinfarkte hat, dann weiß er, wenn der 4. kommt. Erzähl doch nochmal weiter, dann kam der Arzt, der Notarzt dann zu dir da in deine Wohnung. Ja. Da lag dieser Mann, war der da schon verstorben, als der Arzt nicht kam? Nicht ganz. Also der Notarzt war damals noch sehr human. Der hat zu mir gesagt, pass auf, der Mann schafft es jetzt nimmer. Ich nehme den jetzt noch mit da runter in mein Auto, wenn sie Glück haben, stirbt er in meinem Auto. Hat der denn nicht gefragt, ist das ihr Mann, ihr Freund oder? Ich hab's ihm gesagt. Du hast gesagt, was los ist? Ja, ich hab's ihm gleich gesagt. Ja, gut, das muss man dann ja auch sagen. Er hat geröchelt, er hat den Urin von sich gelassen. Ja, das waren eindeutige Zeichen, er hat den Gebiss, das Gebiss hat er auch verloren. Und seit diesem Tag, wie gesagt, ist eben für mich in meinem Leben alles, der Mann, ich bin ein Stück mit dem Mann mitgestorben. Hatte das irgendein Nachspiel für dich, noch juristischer Art, oder haben die Angehörigen... Nee, also es ist ganz einfach so, wenn ein Kunde im Etablissement verstirbt, wird er automatisch obduziert. Das ist eine ganz klare Kiste. Ach so. Ja? Ich hatte dann natürlich noch diesen nicht natürlichen Totenschein. Das war noch mein Problem, aber das hat sich allerdings auch sehr schnell aufgelöst. Weil es eben dieser Tod durch Herzinfarkt, der lässt sich doch das heißt, durch eine Obduktion sehr schnell erklären. Ja. Das heißt, es gab also formal keine Nachkomplikationen für dich, sondern es ist alles psychisch psychisch. Also ich kann seitdem keine älteren Männer mehr annehmen. Aber du hast dann weitergearbeitet? Eine gewisse Zeit lang nicht mehr, schon gar nicht mehr alleine. Was heißt alleine? Dann mit einer anderen Frau? Mit Kolleginnen, mit Kolleginnen. Das ging nicht mehr. Es war unmöglich. Ich habe jede sexuelle Situation im Keim erstickt. Und zwar, sobald ein Mann angefangen hat zu stöhnen, habe ich sofort psychisch zugemacht, habe blockiert und habe gesagt, geht's dir gut? Ja, das war natürlich für das sexuelle Erlebnis nicht so prickelnd, ja. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man schon sehr lachen, ne? Alle Leute lachen, ja. Ja, ja. Ich habe nur so tolle Sachen. Er kommt in Fahrt und stöhnt, dann sagst du, geht's dir auch gut? Ja, natürlich, das war die Katastrophe in meinem Job schlechthin. Glaube ich, ja. Also nochmal, wie lange hast du ausgesetzt danach und hast überhaupt nicht gearbeiten können? Das war nicht so sehr lange, das waren 4-5 Wochen. Naja, immerhin, ne? 4-5 Wochen. Ja, also ich hatte auch das erste Jahr nach dessen Tod, den habe ich wie ein Traus erlebt. Also ich kann... Kannst du denn heute wieder oder alleine arbeiten? Ich arbeite mittlerweile wieder alleine. Mit jungen Männern bis 40 ist überhaupt kein Thema. Aber geht es denn bei denen dann oral oder geht es bei denen auch nicht oral? Nein, oral geht überhaupt gar nicht. Auch nicht mehr privat. Auch nicht privat? Nein, ich habe immer das Gefühl, der stirbt jetzt gleich. Bist du denn in einer Beziehung? Momentan nicht. Aber du warst in den letzten Jahren mal in einer Beziehung? Ja. Und du konntest mit deinem Freund diese sexuelle Praxis nicht ausüben, weil du auch Angst hast, dass der Freund stirbt? Der stirbt jetzt. Ja. Ich habe immer das Gefühl, der stirbt mir jetzt. Ich kann es einfach nicht. Sobald er sich mir nur nähert, kriege ich sofort die totale Panik. Und das ist eben auch das, was ich dem Mann heute im Nachhinein sehr anlasse. Dass er eben, weil er so schwer krank oder so angeschlagen war, überhaupt noch zu dir gekommen ist. Ja, und ich denke, er ist zu mir gekommen, um zu sterben. Ja gut, Das kann man ja vielleicht auch nicht so sagen. Ne? Ich gehe aber davon aus, weil ich denke, wenn jemand schon drei Herzinfarkte hinter sich hat, dann kennt er die Anzeichen des vierten. Das kann er mir nicht erzählen. Er hat gewusst, mit ihm ist was nicht. Und dann auch noch diesen Satz zu sagen, wir haben alle Zeit. Ne? Wir haben ja Zeit. Das war ganz brutal. Wir haben ja Zeit. Ja. Er hatte keine Zeit mehr. Es war wirklich effektiv sein letzter Satz. Hast du denn damals, das ist jetzt 6 Jahre her, immerhin schon eine ganz, ganz erhebliche Zeit, 13.01. vor 6 Jahren, ne, sagst du, hast du damals denn vielleicht doch überlegt, gar nicht mehr in diesem Beruf zu arbeiten? Ich habe natürlich am Anfang darüber nachgedacht, aber im Endeffekt ist es nicht mein Beruf, sondern meine Berufung. Insofern muss man hat in jedem Job gewisse Schwierigkeiten, die man einfach übergehen muss. Das klingt ja schon interessant. Du arbeitest als Prostituierte, als Hure und sagst, das ist meine Berufung. Also, ja, das ist nicht mein Beruf. Das machst du wirklich gerne eigentlich. Ich mache es sehr gerne. Ich mache es auch übrigens heute noch sehr gerne. Bloß, sobald ein älterer Herr auf mich zukommt, kriege ich sofort die Panik. Ich denke, der stirbt. Du hast gerade gesagt, es geht so bis 40, nimmst du. Naja, gut, sagen wir bis 50. Ja, da kann das auch schon passieren. Geht auch noch, ja. Aber dann danach wird es also extrem eng bei mir. Und vor allen Dingen, was eben sehr schwer ist, ist privat. Weil ja, das finde ich auch schon sehr... Kein Oral... Sex mehr zulassen. Hast du denn damals, nach diesem Vorfall, mal ambulant dich mit einem Psychologen unterhalten? Niemals. Wäre vielleicht damals nicht schlecht gewesen. Vielleicht sogar heute noch, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch schon drüber nachgedacht, dass es nicht schlecht wäre. Also ich habe ja dann so nette Sprüche gehört wie, schöner Tod, ja. Oder die Polizei hat dann zu mir gesagt, da freuen Sie sich doch, statistisch gesehen haben Sie es hinter sich, das passiert jedem nur einmal. Das sind natürlich solche Sprüche, die helfen dir keinen Schritt weiter. Und das war der schöne Tod für den Mann, aber für dich war das als Zeugin. Ich denke, er hat auch den schönen Tod gewählt. Ja, ja. Und du bist 38 Jahre alt. Wie lange willst du überhaupt noch in diesem Beruf arbeiten? Ich höre diesen Satz sehr gerne, Domian. Ich will dir nicht zu nahe treten. Nein. Aber mein Vater kann das ja fragen. Solange ich in diesem Job immer noch mehr verdiene als im öffentlichen Dienst, wo ich früher war, werde ich dabei bleiben. Mit 38 ist ja kein Alter. Nein, aber ist natürlich ein Satz, der immer sehr häufig kommt in dem Alter, ja. Es ist einfach, wie gesagt, es ist einfach meine Berufung. So. Ich kann da nichts gegen tun. Ganz ernst nehme ich wirklich die Aussage von dir, die du vorhin gesagt hast, das geht auch sehr in mein Privatleben rein und stört auch meine Liebesbeziehungen im privaten Bereich. Richtig, und auch genau das, was ich deshalb wollte. Deshalb würde ich auch sagen, dass du jetzt mal ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Vielleicht kann sie dir ein paar Tipps geben oder auch dann ein paar weiterführende Informationen geben. Ja, vielleicht. Ja, nicht so. Ja, ich weiß es nicht. Doch, ich habe keine Erfahrung mit Psychologen. Ja, es ist ja ganz harmlos. Du kannst ja nur gewinnen. Ja, stimmt. Ne? Das ist Heide, nette Frau. Du legst auf, sie ruft dich gleich an und vielleicht kommt ja was Gutes für dich dabei rum. Ja, das ist schön. Ich danke für den Anruf. Ich danke dir auch, Domian. Ich wünsche dir alles Gute, Petra. Danke dir. Auf Wiedersehen. Ciao. 0800 5678 111. Daniel, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Daniel. Hallo. Um was geht's? Ich date 3 Frauen gleichzeitig. Du datest? Ich date 3 Frauen gleichzeitig. Also ich bin, was heißt das? Ich bin mit 3 Frauen gleichzeitig zusammen. Ich habe, das ist ja auch wieder sehr schrill. Du bist mit 3 Frauen gleichzeitig zusammen und du nennst das, ich date 3 Frauen gleichzeitig. Ja. Also ich bin in einer festen Beziehung. Was ist denn eine Ausdrucksweise? Bitte? Was ist denn das für eine Ausdrucksweise? Egal. Also du bist mit einer Frau fest zusammen? Ich bin seit 3 Jahren mit einer Frau fest zusammen und habe nebenher unabhängig voneinander 2 weitere Bettbeziehungen laufen. Die auch konstant sind oder wechseln die auch schon mal die Frauen? Nee, die sind konstant. Die sind konstant. Seit längerem, 3 Jahre zusammen mit deiner Freundin? Richtig. Und wie lange jetzt laufen die Bettbeziehungen schon? Auch in 3 Jahren, ganzen 3 Jahren? Nee, eine Bettbeziehung seit knappen 1,5 Jahren und die zweite seit knappen 6-7 Monaten. Weiß denn die eine Bettbeziehung von der anderen Bettbeziehung? Nein. Weiß denn die eine Bettbeziehung von der festen Freundin? Beide Bettbeziehungen wissen von meiner Freundin, aber wissen untereinander nicht von sich. Und meine Freundin weiß gar nichts. Ja, davon bin ich doch ausgegangen. Warum hast du das? Warum datest du 3 Frauen? Primär für mich, weil ich mehr Sex bekomme als mit einer Frau. Ja, ist eine überzeugende Antwort. Ne? Also eine ganz pragmatische Überlegung, du willst viel Sex haben und du willst abwechslungsreichen Sex haben. Da reicht dir deine Freundin nicht aus, da reicht auch eine Affäre nicht aus, da kommt dann noch eine Affäre dazu. Also es ist nicht so, dass ich in meiner festen Beziehung schlechten Sex habe oder so. Also der gefällt mir. Wir haben häufigen Sex, aber es ist halt einfach die Anzahl an Sex, also die Häufigkeit an Sex. Mhm. Wie oft kommt das vor, dass du mit den Affären Sex hast? Das ist unterschiedlich. Es hängt eigentlich von meiner Freundin ab. Also wie oft sie dich ranlässt oder was? Nee, das auch nicht. Also es kommt drauf an, wie sie also wie sie mir Freiräume lässt. Die Arbeit, sie macht Schichtdienst. Ach so. Und also wenn sie gerade arbeiten ist, dann habe ich halt die Möglichkeit, Aber es hat so seine Regelmäßigkeit und es kommt schon im Monat ein paar Mal vor, kann man sagen. Ja. Ja. Also eine meiner Beziehungen ist, mit der bin ich in der Ausbildung und da ist es also sehr häufig in Pausen oder. Achso, so die schnelle Nummer zwischendurch mal. Richtig. Ja. Richtig. Also sie wohnt halt. Und die sind damit auch einverstanden, dass sie nur so Affären sind und akzeptieren das auch, dass du eine Freundin hast. Ja. Also beide wissen, dass ich eine Freundin habe und. Du hast es gesagt, ja. Richtig. So, jetzt frage ich dich, wie du das selbst bewertest, was du da tust. Also ich vertrete die Meinung, jeder ist sich selbst der Nächste und für mich ist das halt bei der Sache... Ich kotze. Nee. Ich kotze. Bei der Sache was ist denn das für ein Satz? Bei der Sache geht es primär um mich und um ja mein Libido. Also ein Egoist. Ein knallharter Egoist. Sozusagen. Wir haben nächste Woche Dienstag das Thema Ich, das Tollste auf der Welt bin ich. Da hättest du auch gut reingepasst. Würdest du das denn deiner Freundin auch zubilligen, was du da machst? Also ich kann mich nicht freisprechen, dass wenn sie mir jetzt irgendwie sagen würde, hör mal hier so und so, ich habe eine Beziehung nebenbei laufen, ich glaube, ich wäre der Letzte, der ihr Vorwürfe machen könnte, weil ich ja genau denselben Schuh anziehe. Aber du bist nicht so mutig, sprich, drüber dann raus, du bist so feige und sagst dir das nicht. Das stimmt. Also ich würde wahrscheinlich in Teufels Küche kommen, wenn ich hingehen würde und sage, ich habe da was nebenher laufen. Das heißt, wahrscheinlich wäre die Beziehung dann kaputt, meinst du? Aber definitiv. Deine Freundin ist so drauf, die wäre wahrscheinlich ganz enttäuscht. Ja. Oder ist sie da eher so die Tolerantere? Nee, absolut nicht. Und du hast kein schlechtes Gewissen dabei? Wenn ich in den anderen beiden Beziehungen drin bin, also aktiv, in dem Moment gar nicht. Und wenn ich dann also bei meiner Freundin bin, irgendwie zu Hause oder so, dann denke ich dann schon mal, ist vielleicht eigentlich nicht so ganz in Ordnung, denkst du dann? Richtig. Ja. Benutzt du Gummis, wenn du mit den anderen Freunden bist? Ja, nur. Ja, Daniel, kennst du mich eigentlich? Kennst du diese Sendung? Siehst du die ab und zu? Hörst du die ab und zu? Also ich höre die eigentlich regelmäßig. So, dann weißt du ja wirklich auch, wie ich so drauf bin, ne? Und wie ich solche Dinge bewerte. Richtig. Das ist ja wahrscheinlich auch jetzt nicht verwunderlich, dass ich gerade so krass reagiert habe und da jetzt auch so bei bleibe. Nee, mich stößt das wirklich ab, sowas, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich nicht selbst in meiner Haut stecken würde und ich würde die Geschichte als Außenstehender hören, würde ich auch sagen, ja, hallo? Ja, nein, es ist, also mich stößt jeglicher extremer Egoismus sowieso ab. Ja. Und dieser Egoismus geht ja auf Kosten, meistens ist das so, dass Egoismus auf Kosten von anderen Menschen geht, aber hier geht er ja nun ganz klar auf Kosten deiner Freundin und ganz klar auch auf eine Vertrauensvereinbarung, die habt ihr ja miteinander, unausgesprochen. Und du betrügst und belügst deine Freundin hinterhältigst. Und das ist mir ganz, ganz, ganz, ganz unsympathisch und ganz unangenehm. Und deine Freundin wird wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn dieses irgendwann rauskommt. Und du stehst da wirklich besudelt wie ein begossener Pudel, wenn es rauskommt. Das, was ich nicht hoffen möchte. Also ich finde, dass man, der Egoismus im Menschen ein Trieb ist, den man domestizieren muss. Ich finde, dass man dagegen angehen muss, dass man den in den Griff kriegen muss. Und man kann nicht allen Gelüsten nachleben. Wenn wir das tun würden, wäre hier das absolute Chaos in unserer Welt. Und vor allem, wenn man sich entschieden hat für eine, oder du musst anders leben. Du musst sagen, okay, ich lebe anarchistisch. Ich gehe gar keine klassischen Beziehungen ein. Ich hau das alles raus, was in mir ist und was meine Gelüste sind. Dann würde ich das nur respektieren als eine Lebenshaltung, die nicht meine wäre, aber die wäre zumindest konsequent. Aber was du machst, du wurstelst ja beides zusammen. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil es feige auch ist. Also es ist so, es gibt ja diesen klassischen Single-Typ, der halt von einer Beziehung in die andere stolpert und halt keinerlei Verpflichtungen eingeht. Und wird dir auch nicht passen, was ich jetzt sage, aber für mich ist halt die Beziehung mit meiner Freundin, ist, also die gibt mir Rückhalt. Das ist mir völlig klar. Du suchst dir die Rosine aus der Beziehung, belügst die Beziehung und suchst dir die sexuellen Rosinchen auch noch aus deinen Affären heraus. Und das ist genau das, was ich kritisiere. Wenn, dann spiel mit offenen Karten und sag deiner Beziehung, pass auf, ich brauche mehr Sex. Entweder geht es so oder es geht nicht. Aber so bist du eigentlich eine kleine, feige Wurst. Eine kleine, feige, egoistische Wurst. Muss ich... Daniel, ich muss es dir leider so klar sagen. Das verstehe ich. Mhm. Also. Und du sagst selbst, wenn du das hören würdest, von einem Dritten würdest du wahrscheinlich ähnlich urteilen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich solche Geschichten hier höre, sage ich ja immer sehr gerne, hoffentlich hat die, jetzt in deinem Fall, deine Partnerin den Fernseher oder das Radio an heute Nacht. Ich würde dir diese Strafe wirklich gönnen, wenn du die Frau so hinterhältig betrügst. Mhm. Also so. Ich hoffe nicht. Jetzt haben wir unsere Meinung. Ich hoffe jetzt für meine Haut, hoffe ich, dass ich das nicht mitbekomme. Jetzt frage ich mich natürlich als aufmerksamer Zuhörer hier, warum ruft der Daniel mich an und erzählt mir das, wo er sogar weiß, wie ich das verurteile und dass ich das so verurteile. Warum rufst du mich an? Einfach aus der Tatsache, dass ich mit irgendwem mal Bock habe, darüber zu sprechen oder so. Das heißt, also da ist schon auch ein Druck bei dir, auch ein Gewissensdruck. So ganz im Reinen bist du da schon nicht mit dir. Ja, minimal wahrscheinlich schon. Mhm. Also noch nicht mal mein bester Kumpel weiß darüber Bescheid. Mhm. Und also ich würde mich auch hüten, dass ich bin jetzt in dem Fall bin ich hier anonym und in dem Fall, also ist auch hier das Einzige, was ich hier erzählen würde und ich würde das also niemals anders erzählen. Mhm. Ich wünsche, dass du das nicht so weitermachst. Und ich wünsche mir, wenn du das so weitermachst, dass du dich so richtig reinreizest. Und dass du irgendwann das sehr bereust und daraus lernst. Ich hoffe das zwar nicht. Und mehr gibt es jetzt nicht mehr zu sagen, Daniel. Ja, ne? Gut. Also, in dem Sinne dessen, was ich gerade gesagt habe, verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles Gute, tschüss. Tschüss, Domian. 1.48 Uhr. Und 47 Sekunden, kurze Pause. Was rede ich hier? 1.28 Uhr natürlich. Mittlerweile genau 1.19 Uhr. Und 34 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Mario ist da. Mario ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Mario. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich irgendwie die Ungerechtigkeit langsam erkannt habe, die hier herrscht. So zum Thema Ausländer beispielsweise. In Deutschland, oder was? Ja, dass hier zum Beispiel Leute hinkommen, die hier nicht einmal in Rentenkasse einbezahlt haben und wofür ich zum Beispiel 40 Jahre lang arbeiten muss und die jetzt hier unsere Renten kassieren. Das ist aber auch so mit dem Ostblock, der macht das ja auch so jung. Ja, so schnell und so einfach geht das ja nun auch alles nicht. Ne? Es ist dann sehr, sehr schnell und platt geurteilt. Aber ich vermute, bei dir stecken da noch viele andere Sachen hinter. Erzähl erstmal so ein bisschen, lass mal Luft ab. Ja, was heißt andere Sachen? Ich finde das halt eigentlich nur sehr unfair, dass unser Eins so viel bezahlen muss für solche Leute, auch zum Beispiel diese Gewalttäter, dass welche wie dieser Mehmet einfach wiederkommen dürfen. Das ist doch eine Ungerechtigkeit schlechthin. Mhm. Die sollen dann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mhm. Du hast ja nur auch noch nicht so viel bezahlt, du bist 22 Jahre alt. Nee, es geht. Es geht. Ja, ich meine, was machst du vom Beruf? Muss ich das sagen? Nö, musst du nicht sagen. Aber du bist berufstätig, oder? Ja, doch. Nicht noch Schüler oder Student, also berufstätig. Nein, nein. Mhm, ja. Steckt dahinter so eine grundsätzliche Gebremstheit, Ablehnung gegenüber ausländischen Leuten bei uns? Oder bezieht sich die Kritik jetzt nur auf, weiß ich jetzt, auf so einen Gewalttäter wie den Mehmet oder auf spezielle Vorfälle oder auf, Ja, eigentlich nur auf spezielle Vorfälle. Also ich sag mal, ich esse gerne meinen Döner. Für die Leute, die hier jahrelang gearbeitet haben, da habe ich nichts gegen. Mhm. Kein Problem. Mhm. Nur wie gesagt, diese Schnorrer, die hier hinkommen und hier einfach nichts einbezahlen, ihre Rente, sage ich mal. Ja, Mario, aber so einfach wie gesagt, ist es ja nun wirklich nicht. Aber das ist doch nun mal eine Tatsache. Nee, das ist das Rentenloch kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, das kommt aber nicht von, dass ein Ausländer hierher kommen, nicht hier gearbeitet haben und sofort Rente einsacken. Das ist eine sehr, sehr triviale Diskussion. Die müssen wir gar nicht hier weiterführen. Ja, und dass man Leute hart bestrafen sollte, die etwas gemacht haben. Ich meine, da weißt du, dass ich genau der Auffassung bin, egal ob das ein Ausländer oder ein Deutscher ist. Ja, nur es ist doch auch allein da dann, dass die wiederkommen dürfen. Dass wegen einem Justizirrtum, wie es ja angeblich geschildert worden ist. Das ist doch wirklich, also wirklich nicht mehr richtig. Ja, sehe ich in dem Fall Mehmet, bin ich deiner Auffassung, dass ich das auch alles so nicht nachvollziehen kann. Und dann das stimmt, aber das sind ja nur wirklich nur Einzelfälle. Nein, dann gibt's ja noch andere Sache. Diese Finanzvorteile zum Beispiel. Beim Bauen, sagen wir mal, die kriegen ja dann, glaube ich, wenn ich das zinsfreie Darlehens, so ist das, glaube ich. Wer sind jetzt die? Die Ausländer. Die kriegen zinsfreie Darlehens, wenn die bauen? Ach, Unsinn. Das ist nicht Unsinn. Ach, ich bin im Baugewerbe. Das ist ein völliger Unsinn. Doch, das ist keine. Das ist Tatsache. Nein, das stimmt nicht. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten, dass man als Ausländer zinsfreie Darlehen. Ermäßigt. Um einiges ermäßigter. Ja, das glaube ich so nicht, weiß ich so nicht. Und sag mal noch ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel. Ja, das ist ja eigentlich prinzipiell bekannt ist, dass sie auch von der Aggressivität her um einiges schlimmer sind wie wir. Und dass sie auch eigentlich milder bestraft werden. Das ist nur auch wieder Unsinn. Sie werden genauso bestraft wie wir, das heißt wie die deutschen Staatsbürger. Dann kann man darüber sich unterhalten, ob die Urteile generell hart genug sind. Das heißt doch dann zum Beispiel, dass von irgendwelchen Kriegsgebieten wurden verfolgt, was weiß ich nicht. Dann heißt es während der schweren Kindheit. Und was weiß ich nicht, du argumentierst wirklich sehr platt, sehr trivial. Das ist nicht sehr substanziell, was du sagst. Hast du denn selbst schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit ausländischen Leuten, dass die dich zusammengeschlagen haben oder irgendwas? Ja, wem ist das noch nicht passiert? Ach, das ist vielen Leuten noch nicht passiert. Also so, das ist auch wieder ein sehr, sehr oberflächlicher Satz, den du sagst. Waren Sie schon mal in Dortmund? Ich war schon sehr oft in Dortmund. Ja, du kannst auch mich duzen, wenn ich dich duze. Bitte? Ich sag, du kannst mich auch duzen, wenn ich dich duze. Nee, also ich meine, da bin ich nur beispielsweise. Ich bin da nicht ganz so häufig, mehr so in Diskotheken, wo die nicht reinkommen. Mhm. Und also ohne Grund von solchen 4 Stück, glaube ich, waren das, war auch angepöbelt worden. Mhm. Das ging also auch schon zu Übergriffen. Mhm. Und das ging schon zu Übergriffen? Ja, doch, körperlich. Bei dir? Mhm. Ja, klar. Mhm. Nein, auch darüber müssen wir gar nicht großartig diskutieren. Natürlich gibt es auch gewalttätige ausländische Leute in Deutschland. Aber das ist überwiegend. Nein, das ist aber überhaupt nicht wahr. Vielleicht treten dann mehr in Erscheinung, aber die überwiegende Zahl der ausländischen Leute in Deutschland sind friedliche Menschen. Ja, da gibt es natürlich genauso Hirnis drunter, wie es unter deutschen Hirnis gibt. Das ist doch völlig klar. Aber von den Prozenten her, dann wenn wir uns das da mal anschauen, da könnte ich alles drauf verwetten, was ich verdiene, dass es zum größten Teil von den Prozenten her Ausländer sind. Gut, jetzt spekulieren wir hier in Mutmaßungen, du wettest nein, und du denkst nein, und ich habe doch auch keine Zahlen vor mir liegen. Nur etwas anderes zum Beispiel. Wenn wir uns zum Beispiel in der Türkei genau dasselbe erlauben würden, was die Leute sich hier rausnehmen, ich meine, das da ist ging sicher, nicht. Da ist sicher was dran, was du sagst. Das hat was mit Gastfreundlichkeit zu tun und dementsprechend sollte man sich auch als Gast verhalten. Ich bin auch stolz darauf, dass wir hier ein Rechtssystem haben, so wie wir es haben, und dass wir hier nicht ein Rechtssystem haben, wie es in der Türkei hat. Aber es wird doch dann ausgebeutet von den Leuten. Das ist immer so, wenn man in einer Demokratie lebt, wenn man liberal ist, dass es immer auch Leute gibt, die das ausnutzen. Ja, dann haben wir eine falsche Politik. Das ist doch was willst du für eine Politik? Willst du eine sehr, sehr, sehr radikale rechte Politik haben? Nicht unbedingt sehr radikal, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich fände es doch so Stoiber-mäßig um einiges besser. Gut, dann haben wir einen Wähler aus Dortmund für Herrn Stoiber. So viele wird es in Dortmund nicht geben, vermute ich mal. Dortmunder Kreis. Dortmunder Kreis, ja. Gut, also du hast da eine sehr, sehr kritische, ich finde nicht so ganz differenzierte, aber dennoch muss man das auch so akzeptieren, wie du sagst, Meinung. In vielen Sachen bin ich nicht deiner Auffassung, in einigen schon auch, sehe ich auch. Und dann lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, okay, bedanke ich mich. Gut, Mario. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Danke sehr. Dann geht's jetzt weiter mit mit Ramona. Ramona? Hinweis an die Regie, ich kann Ramona hier nicht reinholen. Dann nehmen wir mal die Niki. Und Niki ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Niki. Hi. Dein Thema? Mein Thema hat eigentlich vor 2 Tagen schon angefangen. Da wollte ich dich zum ersten Mal anrufen. Aha, und? Da wusste ich noch nichts vom Thema Tag X. Und das war das Thema gestern, ja. Richtig, und wollte dich einfach nur anrufen, weil ich was auf der Seele hatte, was ich mit irgendjemandem sprechen wollte. Mhm. Und zwar habe ich vor einer guten Woche mal in so einer SMS-Chatline mitgemacht und habe da so ganz zufällig einen ganz netten jungen Mann kennengelernt. Mhm. Und wir haben halt nicht sehr viel gechattet, haben danach telefoniert, so im Laufe der letzten Woche. Mhm. Wir haben sehr viel telefoniert. Und es lief darauf hinaus, dass ich eigentlich das Bedürfnis hatte, ihn auch mal so zu treffen. Mhm. Ist auch normal. Jo, ja, denke ich. Ja. Mhm. Und gestern hieß es dann Tag X. Und das war auch wirklich so, weil wir uns für heute verabredet hatten. Ach, heute. Also heute war jetzt der Tag X. Heute war der Tag X, ja. Wann hast du ihn gesehen? Um wie viel Uhr? Heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Ja, erzähl. Und? Wie war's? Ja, es war halt sehr seltsam, weil, es war so ein bisschen problematisch, dass er überhaupt herkommt und Finanzen und so weiter. Wohnt er weit von dir entfernt? Nein. Nein. Beide NRW. Und dennoch war es problematisch für ihn? Ja. Ja. Mhm. Und ich habe ihm einen Brief geschickt, habe ihm sozusagen die Finanzen aufgebessert. Er hat mir einen Brief geschickt, hat mir noch ein Foto geschickt, das heißt, ich war im Vorteil. Mhm. Und jo, gestern wollte ich auch noch bei dir anrufen, da war es aber schon zu spät, weil ich ja morgens den Brief schon abgeschickt hatte. Jetzt erzähl mal, wie es war. Ihr habt euch getroffen. Wie ist das abgegangen? Ich habe ihn vom Bahnhof abgeholt. Mhm. Und habe ihn halt dann irgendwie an seinem Rucksack erkannt und war höllisch nervös, das heißt, ich hatte wirklich den ganzen Tag Bauchschmerzen. Mhm. Weil wir haben wirklich sehr, sehr lange und sehr intensiv die letzten Tage miteinander telefoniert. Also wir haben schon. Wie ist jetzt heute Nachmittag das Treffen ausgegangen? Du klingst so ein bisschen zurückhaltend, deswegen ich bin ganz gespannt. Ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert? Oder? Nee, gar nicht. Nein. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das ganze Gegenteil natürlich. Aha, du klingst so reserviert. Entschuldigung. Ich dachte, jetzt kommt gleich, oh, und dann ist das passiert. Nein. Nein, ich muss das selber noch ganz langsam verarbeiten. Also es ist eine gute Begegnung. Es ist eine definitiv gute Begegnung und also. Es ist eine Begegnung? Hält die immer noch an oder wie? Er sitzt neben mir. Er sitzt neben dir? Ja. Ich höre in dem Hintergrund lachen. Ach, tust du das? Ja, nach einer Woche SMS-Chat-Beziehung hat es jetzt gefunkt bei euch. Ja, ich glaube schon. Mhm. Bei mir jedenfalls, auf jeden Fall. Gib ihn mir doch bitte mal. Möchtest du ihn gern sprechen? Ich möchte ihn gern sprechen, wenn er mich sprechen möchte. Möchtest du ihn sprechen? Klar. Okay. Okay, Niki. Einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Ich spreche mit? Florian. Mit Florian. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Ist das wahr? Ist wahr. Aber darum geht's jetzt nicht. Sondern nee, darum geht's jetzt nicht. Das ist ja lustig. Das ist ja wieder zufällig. Unterhalte ich mich mit Niki und da kommt jemand zu Niki, mit dem ich irgendwann schon mal gesprochen habe. Das ist für eine verrückte. Ja. Die Welt ist klein. Halt. Ja, war ja. Verspätung am Arbeitsplatz gewesen. Ja. Für dich war das jetzt auch eine tolle Begegnung heute Nachmittag? Ja. Ja? Ihr klingt so wenig euphorisch, Mensch. Was ist denn los? Ja. Inwiefern euphorisch? Was ist denn heute Abend passiert mit euch beiden? Was heute Abend passiert ist? Was habt ihr denn gemacht? Oh, ja, irgendwie hat schon vom Bahnhof her aus gesehen tierisch gefunkt. Also. Mhm. Was habt ihr denn gemacht heute Abend? Was haben wir heute Abend gemacht? Ja, eigentlich ein Couchabend, ne? Ein Couchabend? Ganz genau. Ein Kuschelabend? Ja. Auch schon ein bisschen mehr als Kuschelabend? Ja. Aha, also kurz danach habt ihr angerufen. Ah, also ich kann also eure Reserviertheit so erklären, dass ihr erschöpft seid. Nö, wir sind eigentlich jetzt wieder ganz da. Jetzt seid ihr ganz da. Jetzt sind wir ganz da. Ja, ist doch wunderbar. Das heißt, ich kann gratulieren. Das war ein Tag X quasi heute, beziehungsweise gestern. Nach so einer kurzen Sich-Kennenlernphase habt ihr euch jetzt richtig kennengelernt und es hat gefunkt. Ja, also schon eine ganz komische Sache an sich. Ja, und wirst du jetzt über Nacht sein bei Niki? Ja, wir haben uns jetzt erstmal geeinigt auf 3-4 Tage. Mhm. Ja, das ist schon ganz schön viel. Und die Entfernung, okay, wie sie schon gesagt hat, verhältnismäßig. Ja. Ich komme aus K, sie kommt aus B. Ja. Ja, und dann Heidewitzka. Ich war jetzt heute Morgen unterwegs gewesen, 3 Stunden ungefähr, ja, hier war. So, Florian, jetzt will ich euch euer junges Glück nicht weiter stören. Jetzt könnt ihr euch wieder ganz auf euch konzentrieren. Tust du absolut nicht. Und eine schöne Nacht. Eine schöne Nacht werden wir haben. Und ein paar schöne Tage und ein tolles Glück wünsche ich euch. Alles klar. Ne? Danke. Grüße an Niki nochmal. Ja, machen wir. Tschüss. Okay, tschüss. Jutta, 62 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jutta. Ja. Was ist dein Thema? Ja, ich habe schon mit der Dame da gesprochen, aber das weiß sie ja nicht, denn ich habe mal eine Frage. Du sprichst sehr viel über Sex. Das kommt ja ab und zu vor, ja, das Thema, stimmt. Ja, ja. Sehr viel. Übrigens warst du von meinem Mann ein sehr mein Mann war ein großer Fan von dir. Mhm. Und ich bin auch schon mal im WDR gewesen in Köln. Mhm. Und ich hatte dir ein wunderschönes Elf mitgebracht. Aber ich habe mich nicht reingewagt. Mhm. Ja, und den habe ich hier noch stehen. Aber ich habe meine Freundin in Solingen wiedergefunden nach 30 Jahren. Ja. Und ich werde wiederkommen. Aha. Und ich werde dir einen schönen bronzenen Elch bringen. Das ist aber sehr lieb von dir, da freue ich mich sehr drauf. Ja, jetzt geht ein anderes, und zwar habe ich mit den Damen und mit den Herren gesprochen. Es gibt doch auch impotente Männer. Mhm, natürlich. So, mein Mann ist 98 gestorben und seit 92 Jahren, ab 92 hatten wir kein Sexleben. Mhm. Und ich habe auch kein Verlangen danach. Mhm. Mhm. Aber es gibt doch, es spricht aber keiner bei dir mal, ich bin impotent, ich finde keine Frau. Mhm. Jetzt hat die Dame gesagt, wir sind keine Heiratsvermittlung, ist auch in Ordnung. Aber warum gibt nicht mal ein Mann zu, ich bin impotent, ja, aber ich suche eine Frau? Ja, also über die über Impotenz haben wir ja schon oft hier gesprochen, ne? Ja, ich guck doch jeden Abend deine Sendung. Ich hab da nicht so richtig mit. Oder ich bin doof. Ja, man kriegt ja vielleicht auch nicht alles so mit. Ja. Aber was du hast natürlich recht. Was wirklich noch nie hier vorkam, war, dass ein impotenter Mann eine Frau sucht. Daran, ja, kann ich mich auch nicht so erinnern. Nee. Dass wir über Impotenz schon gesprochen haben, das natürlich. Das ja, das ja. Aber es gibt keiner freiwillig zu. So. Ja, manchmal doch, das schon auch. Du sagst, du hast von 1992 bis 98 mit einem impotenten Mann zusammengelebt. Nein, ich bin 20 Jahre verheiratet gewesen, ja, aber mein Mann war krank. Aber diese Jahre war er impotent, ne? So hat nein, er konnte wegen seiner Krankheit nicht. Gut. Ja. Und das war aber dann auch kein Problem für dich und du hast auch nichts vermisst. Nein. Ja. Und dann habe ich vor 2 Jahren mal jemand kennengelernt, denn ja, den mochte ich leiden, was heißt leiden, aber ich wollte nicht mehr alleine sein. Mhm. Aber der war sexbesessen. Ach so, der wollte dann und du wolltest nicht? Nein, der wollte mit mir in den Shop reingehen, mit Sachen kaufen und alles. Und da, erst habe ich gedacht, ach, vielleicht spinnt er oder so. Mhm. Aber es war nicht so. Und habt ihr euch dann deshalb getrennt, weil du das so nicht wolltest? Ich habe seine Kinder kennengelernt, er hatte 2 Kinder. Mhm. Ja, da habe ich aber gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit ihm zusammenbleibe. Weil es war immer dieses Thema und das hat mich abgestoßen. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, lass doch mal, er war 67, er war älter. Mhm. Und aber es wurde überhand und das wollte ich nicht. Mhm. Und dann hatten wir einen Todesfall und da hat er so abwertende Bewegung, Ausdrücke gegeben. Ja. Und da habe ich gesagt, weißt du was, hier sind deine Sachen raus. Ach so. Mhm. Ja? Sag mal, Jutta, ich kann dich ja ganz offen fragen. Du hast also wirklich auch kein Bedürfnis nach Sexualität? Nein. Nein, gut, das kann man ja auch so, muss man ja akzeptieren und das ist ja auch durchaus in Ordnung. Die Zeit war zu lang. Ja, ja, ja. Ja? Mhm. Aber ich meine, man braucht aber trotzdem jemanden im Arm zu nehmen. Bisschen kuscheln. Achso, das heißt, du bist schon doch auf der Suche nach einem Partner. Ja, Wärme. Mhm. Also, dass Zärtlichkeiten ausgetauscht werden. Ja, aber... Nähe, Zärtlichkeit. Ja, das andere nicht. Keine also klassische Sexualität. Nein. Mhm. Das heißt, du könntest dich durchaus arrangieren mit einem Mann, der vielleicht wirklich körperlich auch impotent ist. Ja. Das wäre für dich überhaupt gar kein Thema. Oder einen Behinderten auch. Mhm. Ja. Ich meine, keiner ist vollkommen, aber bloß Das möchte ich nicht. Ja, dann hat dir ja vorhin schon jemand gesagt, im Hintergrund, so habe ich es gerade gedeutet, ja, dass wir keine Partnervermittlung hier sind. Nein. Aber du weißt ja, dass ich immer wieder so in regelmäßigen Abständen auch Ausnahmen mache. Mhm. Könnte ich ja jetzt eigentlich auch machen, ne? Ja. Bei dir. Wo, in welcher Gegend wohnst du denn, Jutta? Im Emsland. Im Emsland. Und das sollte, der Partner sollte auch aus dem Emsland kommen. Wer, ja, ich bin gebürtige Kielerin. Ja. Ja, ich habe so eine Kieler Schnute. Ja. Ja? Du hörst dich ganz anders an im Telefon. Ist das wahr? Ja, ehrlich. Ja. Also, es sollte aber jemand dann, der, also in einem gewissen Radius um dich herum wohnt. Ne? Sonst ist es muss ja nicht sein. Muss also nicht sein. Ich habe ein Auto. Mhm. Ja. Und ich fahre auch sehr viel nach Kiel runter. Ich meine, das müsste sich ergeben. Wie alt, in welchem Alter sollte der Mann denn sein, den du suchst? Ja, was stellt ein Mann sich vor? Ich werde 62, mhm, also ist egal. Es kann auch ein 65-Jähriger sein, mhm, aber nicht so ganz ein Opa-Typ. Ich bin, habe Kleidergröße 42, bin schlank. Ja. Ja, und bin ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen eine kleine Klappe. Ja. Hast du ein besonderes prägnantes Hobby vielleicht, was den? Habe ich abgeschafft. Ich war leidenschaftlich angeln. Leidenschaftlich angeln. Ja. Warum hast du das abgeschafft? Das ist doch ein sehr ja, wie mein Mann gestorben ist. Ich mochte nicht mehr ans Wasser gehen und so. Ja. Wir sind jeden Sommer von morgens um 5 bis abends um 10. Ich konnte meine Pose schon nicht mehr sehen, aber unser Papa hat immer geschimpft. Also das hast du dann aufgehört, weil es auch zu sehr mit Erinnerungen belegt ist an jemanden. Ja. Also wir suchen einen älteren Herrn für Jutta, der entweder impotent ist oder auch selbst keine Lust mehr auf Sex hat. Ja. Und interessiert ist aber auch an einer erotischen, zärtlichen Beziehung noch im Alter. Meine, das gehört dazu. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ein bisschen streicheln und genau, den Arm nehmen. Ganz, ich meine, genau, das habe ich ja mit meinem Mann auch gehabt. Ja. Also ich habe, mein Mann will hier zu Hause, ich lege ja alles. Und Mutti kommt, gibt mir mal ein Küsschen und so. Na klar, das gehört dazu, aber das andere braucht nicht. Ja, so Jutta, ich verspreche dir, wenn sich jemand bei uns meldet, ja, entweder per Telefon, per Fax oder per Brief auch, mhm, dass wir dich natürlich in Verbindung, dass wir dich informieren und euch dann in irgendeiner Weise in Verbindung setzen. Oh, das wird toll. Ja? Ja, ja. Also drück mir die Daumen, dass ich da ein netter Bursche finde für dich und dass sich da noch was Schönes ergibt. Für euch, für das dich. Das wäre toll. Ja? Ja. Ich drücke die Daumen. Aber wie gesagt, ich komme demnächst wieder nach Köln. Da bin ich ganz gespannt. Ja. Ganz kann ich das irgendwie abgeben unten? Ja, beim Pförtner, beim Westdeutschen Rundfunk kannst du es abgeben. Ja? Kommt an, ja. Oh, das wäre toll. Ich danke dir herzlich, Jutta, und alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ramona ist da. Ramona ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Ramona. Hallo. Dein Thema. Ja, ich wollte über Vergewaltigung reden. Mhm. Warum willst du darüber reden? Weil ich selber vergewaltigt wurde. Mhm. Wann? Das war zwischen meinem 10. und 16. Lebensjahr. Mhm. Das ist dann ein sexueller Missbrauch an einem Kind, ne? So kann man genau das sagen. Mhm. Mhm. Wer hat das getan? Der Ex-Freund meiner Mutter. Lebtet ihr damals in einem Haushalt zusammen? Nein, aber also der wohnte so 2-3 Häuser weiter entfernt, also quasi Nachbar. Und das heißt, er war dann sehr oft bei euch zu Hause? Jeden Tag. Hm. Jeden Tag, das sind dann 6 Jahre und 6 Jahre ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Genau. Hm. Ist das wöchentlich passiert, monatlich passiert? Also täglich, das war, täglich. Also der hat mich halt täglich immer so angefasst, fotografiert, Filme gemacht und. Ist es auch zum Geschlechtsverkehr gekommen? Ja. Hm. Auch schon, als du 10 Jahre erst warst? Ja, auch. Hm. Hat deine Mutter irgendeine Ahnung damals gehabt? Ja, sie wusste von allem Bescheid. Sie wusste von allem Bescheid? Ja. War sie dabei, wenn dieser Mann das gemacht hat mit dir? Nein, das nicht, aber sie wusste von all dem Bescheid und hat dafür noch Geld bekommen, damit sie still ist. Das heißt, er hat ihr Schweigegeld gezahlt. Genau. Hm. Wusstest du das damals als Kind, dass deine Mutter das wusste? Ja, denn immer wenn ich dann also wieder nach Hause kam, dann meinte sie immer, und, wie war's? War's schön? Und denn meine Mutter, die lebt vom Sozialamt. Hm. Und auf einmal hatte sie jede Menge Geld gehabt. Und die Filme, die ja da auch gemacht wurden, die waren auf einmal auch alle weg. Und was ist das für ein Geräusch? Sitzt du da irgendwo im... Hörst du das auch? Nein. Ganz seltsames Geräusch. Ich hoffe, dass das gleich weg ist. Das heißt, es ist immer passiert bei diesem Mann, nicht bei euch zu Hause? Nein, immer bei ihm. Mhm. Wie hast du das damals als Kind, dann als Jugendliche aufgefasst und wahrgenommen, dass deine Mutter da nichts gegen getan hat? Also ich habe das erst gar nicht verstanden und ich habe aber auch gar nicht verstanden, was da abläuft zuerst, denn er hat immer so einen auf Vater gemacht. Und zuerst dachte ich, das wäre alles so ganz normal und bis er dann geschlagen hat und da wusste ich auch danach auch Bescheid, dass meine Mutter davon wusste, denn sie hat dann auch so mit mir geredet und meinte, also, stell dich doch nicht so an und ist nicht so schlimm und ist er nur kurz. Also du hast dann schon Hilfe gesucht bei deiner Mutter oder hast versucht, ein Gespräch zu führen mit ihr darüber und sie hat das so weggetan, nach der Mutter, stell dich nicht so an. Und genau, aber nur, denn ich konnte ja gar nicht mit ihr reden, denn ich wusste ja, sie wusste über alles Bescheid und dann geht das ja auch nicht und ich konnte ja mit gar keinem zuerst darüber reden. Wie lange hast du geschwiegen? 6 Jahre. 6 Jahre. Was ist dann passiert nach den 6 Jahren, also als du 16 warst? Also ich habe dort einen kennengelernt, da war ich 14. Und an meinem 16. Geburtstag, da hat er mich abgeholt und da hat er wahrscheinlich irgendwas gemerkt, dass da mit mir irgendwas nicht stimmt. Und dann meinte er so, Mädchen, und jetzt sag, was Sache ist, denn ansonsten, denn er wird das sowieso rauskriegen. Wie alt war der? Der war 16,5 Jahre älter. Ach, und der hat das aber schon so die hat das irgendwie fein gemerkt. Beobachtet. Das die hat das gemerkt. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ja, und also sagen konnte ich es ihm nicht, also habe ich es ihm aufgeschrieben. Ja, und dann hat er sofort die Maßnahmen gegriffen und Jugendamt angerufen und... Er hat das gemacht? Ja. Aber ein resoluter junger Mann, ne? Der das dann so in die Hand genommen hat, gleich. Ja. Ich bin ja jetzt immer noch mit ihm zusammen. Du bist immer noch mit ihm zusammen. Das heißt, er hat dich quasi da rausgeholt. Richtig. Daraus gerettet. Genau. Nun warst du aber auch erst 16 Jahre alt. Wie lief das? Dann hat das Jugendamt dich sehr schnell rausgeholt und bist du irgendwo in ein Heim gekommen oder in ein betreutes Wohnobjekt oder Projekt oder wie ging das? Ja, also das war das Jugendamt Bonn und das ist Wahnsinn gewesen, denn das Jugendamt Bonn, das wollte das erst so gar nicht glauben und meinte zu mir, ach, Mutter ist Mutter und Vater ist Vater, so nach dem Motto. Und dann bin ich zuerst in einer Jugendschutzstelle gegangen, gekommen auch noch in Bonn und da hatte ich Praktikum noch gehabt und genau nebenan, also da wo ich Praktikum hatte, da hat der Bruder von diesem Ex-Freund gearbeitet. Und da wollte ich dann natürlich nicht mehr hin. Ja, und dann haben die mich dort trotzdem hingefahren. Und dann habe ich meinen Freund angerufen und der hat mich dann abgeholt. Und dann habe ich hier erst mal ein paar Tage übernachtet. Und dann bin ich nach Köln gekommen, in eine Aufnahmegruppe. Aber wichtig war, dass du auf jeden Fall aus der Familie rauskamst, ne? Dass du von der Mutter wegkamst und aus diesem Umfeld heraus. Genau. Als du dann so 15, 16 warst, da ist man ja schon fast erwachsen, hat er dich dann zu einem richtig klassischen Sex gezwungen? Ja, genau. Hat er auch Gewalt angedroht dabei? Ja. Wie sah diese Gewalt aus? Ja, der hat mich halt geschlagen oder halt gegen die Wand geschubst und mich bedroht. Hat er dich insofern auch bedroht, dass er dir Angst gemacht hat oder dir etwas angedroht hat, falls du etwas sagst? Ja, dann wird er mich umbringen und all solche Sachen. Und denen habe ich das alles zugetraut. Hast du damals nicht einen immer größeren Ekel und Hass gehabt gegen diesen Mann? Ja, klar. Klar. Ich gehe nochmal in die Zeit nochmal ganz zurück, als es anfing, als du 10 Jahre alt warst. In den ersten, bei den ersten Malen, als er sich dir genähert hat, war dir da auch schon klar, dass du das nicht willst oder warst du dann noch so irritiert und wusstest gar nicht, das Ganze einzuordnen? Nein, also das allererste Mal und also ich dachte, das wäre alles normal, denn er war ja für mich wie ein Vater. Und also für mich war das alles ganz normal gewesen zuerst. Und das ist das Schlimme, ne? Dass man so die Kinder, so muss man das ja sagen, dann halt ködert. Ne? Hat er dich zum oralen Sex auch gezwungen? Alles. Also alles, was man sich vorstellen kann. Wie schlimm, ne? Für ein kleines Kind, ein Kind das zu machen. Jetzt bist du 19 Jahre alt. Das Ganze liegt 3 Jahre zurück. Was ist passiert? Hast du ihn angezeigt? Hat man ihn angezeigt? Ja, also ich habe ihn angezeigt. Und der hat 3 Jahre bekommen und nach 1,5 Jahren ist er wieder rausgekommen wegen guter Führung. Mhm. Das war noch der Witz. Und der wohnt jetzt, also wo er jetzt wohnt, das weiß ich natürlich nicht. Das möchte ich aber auch gar nicht wissen. Mhm. Hast du Angst, dass er sich an dir rächen könnte? Nein. Das nicht. Nein. Ist deine Mutter auch mit angeklagt worden? Nein. Warum nicht? Sie war doch nur Mitwisserin und somit auch Mittäterin in gewisser Weise. Ja, aber das konnte ich nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ich konnte es nicht. Ach, das hast du gar nicht ausgesagt vor Gericht? Nein. Ist deine Mutter denn nicht selbst auch vor Gericht zitiert worden? Schon, aber nur denn sie war freiwillig da, um mir Beistand zu leisten. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass du deine Mutter sogar geschützt hast? Ja, denn, also ich weiß es nicht, aber das, denn da war irgendein Riegel vor. Mhm. Das weiß ich nicht, ehrlich nicht. Aber jetzt, wie lange liegt das zurück, diese Gerichtsverhandlung? Wann war die? Vor 1,5 Jahren. Vor 1,5 Jahren. Mhm. Jetzt so im Nachhinein, wenn du jetzt die 1,5 Jahre Revue passieren lässt, hat sich deine Meinung zu deiner Mutter verändert? Ja. Das heißt, du bereust das heute, dass du sie nicht auch... Ja, das ist extrem. Mhm. Also, denn sie hat sich ja in einem großen Maße mitschuldig gemacht. Ja, ne? Und das als Mutter. Und das als Mutter. Mhm. Bist du das einzige Kind oder gibt es noch Geschwister? Nein, wir sind so 4 Kinder und ich bin das einzige Mädchen da drin. Und die Jungs hat er in Ruhe gelassen? Ja, klar. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Überhaupt nicht, ich habe gar keinen Kontakt. Mhm. Das ist auch gut so. Wenn man so viele Jahre so etwas durchgemacht hat, mhm, kann man denn dann überhaupt noch eine entspannte, normale Sexualität leben? Du hast jetzt einen Freund schon seit 3 Jahren. Also zuerst nicht. Also zuerst habe ich Angst gehabt und dann habe ich aber halt dann auch immer das Gesicht von ihm da drin gesehen. Mhm. Und ich habe ein Jahr dafür gebraucht, mhm, dass ich überhaupt mich jetzt nähern kann. Mhm. Und seit da an klappt das aber eigentlich gut. Aber da hast du wirklich einen ganz tollen Freund, ne? Ja. Der hat dich rausgeholt, der hat das alles in die Wege geleitet und der hat auch noch sehr viel Geduld mit dir, ne? Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich ihn habe. Hast du denn auch eine psychologische Betreuung gehabt damals? Ja, ich bin einmal dorthin gegangen und nie wieder. Das hat dir gar nicht gefallen, gar nicht zugesagt. Nein, weil die haben das dann, denn die haben das wieder, also so wieder in mir erweckt. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der verdrängt das normalerweise immer. Und da ging es mir immer schlimmer in der Zeit. Und du meinst, dass du im Moment so einen Weg gefunden hast, der für dich gut ist und richtig? Genau. Du hast deine Beziehung und ihr seid glücklich miteinander und möchtest diese Zeit eigentlich nur vergessen. Das Schlimme. Genau. Ja. Genau. Liebe Ramona, stell mal herzliche Grüße an deinen Freund. Das mache ich. Mit großem gezogenen Hut und viel Respekt. Das mache ich. Und ich wünsche euch beiden alles Gute für eure Beziehung und Zukunft. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Markus Liebetanz, Cornelia Brückner, Nikolaus Schelzig, Tim Stienauer, Jan Grefe zu Baringdorf, Stefan Gerich und Heide Schweizer. Unsere Themen nächste Woche heißen, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich, das Tollste auf der Welt bin ich. Und das Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Sterben. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin, ciao.